I'll show you some objects, then please do what I ask. Ich zeige Ihnen einige Sachen und Sie müssen machen, was ich Ihnen zeige. Ich zeige Ihnen einige Sachen und Sie müssen machen, was ich Ihnen zeige. Please take this. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Please give me the glasses. Geben Sie mir die Brille. Geben Sie mir die Brille. Please put the pencil on the envelope. Tun Sie den Stift auf den Briefumschlag. Tun Sie den Stift auf den Briefumschlag. Please turn the glass over and pick up the scissors. Drehen Sie das Glas um und nehmen Sie die Schere. Drehen Sie das Glas um und nehmen Sie die Schere.